NDR-Info. Sie hören nun das Feature. Im Blickpunkt heute der Online-Marktplatz eBay. Ich sag immer, wenn eBay ein Dorf wäre, dann wäre das der neueste Dorftratsch. Als die 52-jährige Schmuckdesignerin Diana Deuser aus dem Städtchen Hollywood in Florida eines Abends in einen Käsetoast beißt, erscheint ihr im Schmelz der gelbbraunen Kruste das Antlitz der heiligen Jungfrau Maria. Diana Deuser verzichtet auf den weiteren Verzehr ihres Toasts und verwahrt die angebissene Scheibe wattegeschützt in einer Tupperdose, wo sich das rätselhafte Röstbrot 10 Jahre lang hält, ohne zu zerbröseln oder Schimmel anzusetzen. It's amazing. There's no mold on it. There's no disintegrating except, you know, maybe some crumbs. That's it. Diana Deuser glaubt, die Jungfrau Maria habe ihr mit dem Toastwunder etwas sagen wollen. I don't know what it was, but she had something to tell me. Ob die heilige Jungfrau gesagt hat, versteigere mich? Jedenfalls bietet Diana Deuser ihren 10-jährigen angebissenen Käsetoast im November 2004 bei eBay zur Auktion an, wo er nach heftigem Bietgefecht an einen Casinobesitzer aus Miami geht. Für $28.000. I am amazed right now. I'm so shocked, you know, it's incredible. So, und nachdem damit alle je auf eBay versteigerten Albernheiten beispielhaft abgehandelt sind, können wir mit dem ernsten Job anfangen. Kriegen und haben. eBay. Oder wie wild wird der Warentausch? Ein Feature von Walter Filz. Als ich zum ersten Mal so einen Job übernahm, hieß es, Gefühle kannst du dir dabei nicht leisten. Am Anfang hat man natürlich total Angst gehabt. Ne? Am Anfang war ich ja auch davon ausgegangen, dass das nicht funktioniert. Am Anfang dachte ich auch immer, wovon sprechen die alle und warum gehen die nicht in den Laden, wenn sie was haben wollen? Am Anfang hat man wirklich geglaubt, da kommt wahrscheinlich der völlige Schrott und das kann man alles nicht verwenden. Am Anfang war der Glaube. Wir glauben, lautet der erste Glaubenssatz von eBay, wir glauben, dass die Menschen gut sind. Also der erste Satz ist, people are basically good. Das stimmt. Dann habe ich das erste Mal meinen ersten Klick bei eBay getan und war völlig hin und weg und habe gedacht, wow. Ich freue mich immer wieder, wenn ich euer sauberes Dorf sehe. Ich sag immer, wenn eBay ein Dorf wäre. Woher kommst du? Aus Deutsch. Und du? Aus Tombstone. Hat sich in Deutsch was getan? Ja. In Tombstone? Ja. Wenn eBay ein Dorf wäre, dann könnte es dort einmal zugegangen sein, wie in Tombstone oder in Dodge. Ja, ich habe mir das bei eBay geschossen. Das ist irgendwie in meinen Sprachgebrauch eingesickert. Hm. Jetzt wollen wir mal sehen, wer schneller ist. Ich bin der Last-Minute-Heckenschützen-Typ und dann auch packt mich mein Stolz und dann will ich das haben, egal was es kostet. Na komm und schieß! Sogar meine Schwester sagt das. Ja, bei eBay geschossen. Das ist ein stehender Ausdruck. Steht bestimmt irgendwann im Duden. Ich biete $20. $20? Und dann ging es irgendwann, dass man sagte, dieses Ekel, das soll das jetzt nicht kriegen, den übersteigere ich gleich nochmal. Für $20 beerdige ich jeden mit dem größten Vergnügen. Und dann wurde es doch ein bisschen teurer, als ich es eigentlich hätte bezahlen wollen. Großzügigkeit ist immer schon mein Fehler gewesen. Das zeigt nur, dass man früher oder später bezahlen muss. Und wenn ich das wirklich was haben will und ich will das unbedingt haben, dann bleibe ich dran. Und dann wartet er auf die Kugel eines anderen, die schneller ist als die eigene. Und dann die letzten Minuten kommen dann irgendwelche Unbekannten, die einem dann dieses Ding wieder wegnehmen. Ich fand das immer ganz schrecklich am Anfang und ich habe natürlich da auch immer mitgemacht. Dann gehen die Sachen ja oft utopisch hoch. Man sucht sich natürlich 3 Leute, die fleißig mitsteigern, um den Preis ein bisschen in die Höhe zu treiben und dann... Früher hätte ich bestimmt alle 3 erwischt. Ja, das war die Zeit damals, als man so auf den letzten Minuten noch was reißen konnte und da mitgesteigert hat und wirklich so ein Sekundenfieber entwickelt hat. Er war schneller, aber das war sein Fehler. Klar, immer wieder kommt irgendwas vor, wo ich sage, also das habe ich zu teuer bezahlt und das sah irgendwie schön bunt aus, aber hinterher habe ich gemerkt, ich brauche es gar nicht. Der wusste nicht, was er tat. Er hat völlig auf das Gute im Menschen vertraut und er konnte das nicht wissen. People are basically good. Ja, das stimmt. Vertrauen ist gut. Schneller sein, besser. In Dörfern wie Dodge oder Tombstone. 3 ist entsichert. 3, der Daumen. 2, verstehst du, Amigo, mit dem Daumen? 2 ist Ziel. 2, auf den Stein? Nein, auf den Mann, den du treffen willst. 1, ist Schießen. Eins. Bravo. Drei, zwei, eins. Brandenburg, Kleinmachnow, Gewerbegebiet Europapark. Früher war auf dem Gelände die DDR-Grenzkontrollstelle Dreilinden, heute hat hier eBay seinen Sitz. 700 Beschäftigte arbeiten in zwei vierstöckigen Bürobauten. Viel Glas zwischen schmalen Stahlträgern. Moderne Light. Transparent, freundlich, uneitel. Würde IKEA Bürogebäude verkaufen, sehen sie wahrscheinlich genau so aus. Vor dem Eingang steht ein nostalgisches Straßenschild. Marktplatz Nummer 1. Das ist tatsächlich die offizielle Anschrift. Offenbar gibt es in Kleinmachnow sonst keinen Markt, der die Adresse benötigt. Ihr habt das Schild draußen vor der Stadt gesehen, wo drauf steht, ihr sollt die Feuerwaffen abliefern. eBay hat zu einem Pressetermin geladen. Ohne besonderen Anlass, einfach zwei Tage der offenen Tür für Journalisten. Sowas haben die noch nie gemacht, sagen mir Kollegen. Rund 15 sind gekommen. Die meisten von Computerzeitschriften oder Internetmagazinen. Ich bin der Einzige vom Radio und packe mein Mikrofon und Aufnahmegerät aus. Test, Test, 3, 2, 1, Mainz. Verzeihung, Gentlemen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Ihre Schusswaffen für die Dauer Ihres Besuches den zuständigen Behörden zu übergeben. Ich wolle Aufnahmen machen? Das sei aber nicht vorgesehen. Aber es ist doch ein Pressetermin? Ja, schon doch. Darauf sei man jetzt nicht vorbereitet. Aber ich mach doch nichts Schlimmes. Das fürchte ich schon. Ich will keine Waffen in der Stadt haben. Es hätte ohnehin nicht viel aufzunehmen gegeben. PowerPoint-Präsentationen über eBay-Marketing, eBay-Sicherheit, eBay-Kundenservice. Nichts, was man nicht auch auf der eBay-Homepage lesen könnte. Daten, Zahlen nennt das Unternehmen prinzipiell nicht. Naja, muss ich halt die kursierenden Schätzungen nehmen. 16 Millionen registrierte Kunden hat eBay in Deutschland. 125 Millionen weltweit, die im Jahr 2004 mehr als 1 Milliarde Artikel im Wert von über 25 Milliarden Dollar gekauft haben. 500.000 Mal wird die Homepage von eBay Deutschland jeden Tag angeklickt. Das ständige Angebot umfasst ca. 6 Millionen Artikel, die alle 10 Tage wechseln. Zwischendurch gibt es noch eine kleine Führung durch die Gebäude. Auch die möchte ich bitte nicht aufnehmen, obwohl es wenig zu sehen gibt und im Radio ja sowieso nichts. Hier ist das Fitnessstudio für die Mitarbeiter. Dort ist der Aufenthaltsraum im Stil eines amerikanischen Diner-Lokals, wo neulich die Soul-Sängerin Beverly Knight in der Mittagspause aufgetreten ist. Draußen ist die Baustelle, wo gerade ein drittes eBay-Verwaltungsgebäude für 500 Mitarbeiter entsteht. Hier drinnen ist der Kühlschrank voll mit Joghurt und Obst. Gesunde Kost gibt es für alle umsonst. Ungesunde Sachen wie Schokoriegel und Softdrinks müssen gekauft werden. Einzige Ausnahme, Nutella. Die regressive Lust der vorwiegend jugendlichen Beschäftigten auf süße Kinderkost wird ebenfalls kostenlos befriedigt. Im Schnitt wird über eBay Deutschland jeden Tag ein 2 Kilo Glas Nutella versteigert. Alle halbe Stunde eine Schachtel Pralinen. Alle 20 Minuten eine Flasche Champagner. Alle 15 Minuten geht ein Katzenbaum weg. Alle 8 Minuten ein Sofa. Alle 3 Minuten ein Auto. Alle 2 Minuten ein Notebook. Alle 1,5 Minuten eine Digitalkamera. Alle 45 Sekunden eine Überraschungsfreifigur. Alle 8 Sekunden eine Briefmarke. Alle 2 Sekunden ein Buch. Er nimmt ganz sorgfältig und ruhig Ziel. Und? Der Colt explodiert in seiner Hand. Abends sitze ich im Hotelzimmer, das eBay bezahlt hat, und ärgere mich. Nichts aufgenommen, nichts mitgebracht, viel gehört, aber wenig erfahren. Naja, so ist es auf dem Markt. Aber das nur nebenbei. Jetzt zum Geschäft. eBay ist eigentlich kein Markt, sondern nur eine Marktfläche. Mit Wegen und Wegweisern, Ordnungs- und Aufsichtsdiensten. Was wird dabei rausspringen? eBay verkauft nichts selbst, sondern vermietet Verkaufsflächen. Virtuelle Regale und Buden und Stände. Wir können das verkaufen. Das ist alles, was wir besitzen. Wer Artikel verkaufen will, zahlt, wie auf einem realen Markt, Standgebühr. Wir geben Ihnen dafür, was wir können. Alle unsere Wertsachen, die wollen wir opfern. Wer Artikel kaufen will, zahlt, wie auf einem realen Markt, für den bloßen Besuch nichts. Einfach so? Ja, einfach so. Er bekommt sogar noch was. Anders als ein realer Markt kann ein virtueller Marktplatz unendlich groß sein. Deshalb gibt es unendlich viel Stellfläche. Was immer legal angeboten werden darf, kann in beliebigen Mengen von beliebig vielen Menschen verkauft und erworben werden. Gold, Händler oder was sonst? Alle 2,5 Stunden wird über eBay Rindfleisch verkauft. Alle 1,5 Stunden ein Goldbarren. Alle 2 Minuten ein Edelstein. Alle 8 Sekunden ein Schmuckstück. Zum Beispiel Juwelen. Juwelen? Ja. Opale, Smaragde, Saphire. Und alles geht im Wesentlichen korrekt zu. Jedenfalls nicht weniger korrekt als auf realen Märkten. Wenn Sie so einen Preis zahlen müssten wie er heute, dann würden Sie abrücken. Ja, das würde ich, nur... Was nur? Nur, dass es immer die unkorrekten Geschäfte sind, die einem in Erinnerung bleiben. Ich sag immer, wenn eBay ein Dorf wäre... Dann wäre das eine Dorfgeschichte. Schöne Geschichte. Ich habe ein Navigationsgerät ersteigert für 352 Euro. Und es wurde angeboten von einem ganz seriösen älteren Herrn. Ich bin da hingefahren, wohlanständiges Ambiente, eine Architektenvilla oben auf dem Berg in so einer Besserverdiener-Enklave, ein Mercedes und ein Smart vor der Haustür. Die Dame des Hauses ganz reizend, bot mir sofort einen Tee an. Man saß dann in so ganz schönen Antiquitäten. Also nichts, wo man Misstrauen hegt. Ja, ich habe das Gerät in Empfang genommen mit Bedienungsanleitung und habe meine 352 Euro gelassen und bin wieder gegangen. Und dann habe ich das Gerät aber 4 Wochen lang zu Hause noch auf dem Küchentisch liegen gehabt, weil ich nicht dazu gekommen bin, das einzubauen. Und plötzlich ereilte mich ein Anruf im Büro. Und da war also ein freundlicher Kriminaloberkommissar dran, der sagte, also Sie haben von einem Herrn, der in meinem Einzugsbereich wohnt, ein Navigationsgerät ersteigert. Ich sagte, das ist richtig. Ja, das ist geklaut worden, das ist verschwunden aus einem Auto am Frankfurter Flughafen und das würde nun definitiv nicht mir gehören, sondern dem das Auto gehört, das am Frankfurter Flughafen stand. Und der freundliche Kriminaloberkommissar sagte dann auch noch, nein, sie hätten mit dem Vorbesitzer schon gesprochen, also mit dem hier das Gerät verkauft hat, der sei selber betuppt worden. Er hat das wiederum in Aschaffenburg ersteigert und hat sich nicht gewundert, dass ihm das Gerät in einem zugeschnürten Weinkarton geschickt worden ist. Das hat ja auch funktioniert. Wobei, wenn ich mir die Umstände, unter denen er ersteigert hat, angucke, man hätte was ahnen können. Also, ein Mitbürger, der nur über ein Handy mit litauischer Vorwahl erreichbar ist, hat möglicherweise einen Grund dafür. Wenn er ahnungslos in das Dorf reitet, um seine Beute in Empfang zu nehmen, dann werden wir ihm einen entsprechenden Preis machen. 3, 2, 1, Mainz. eBay. Wollen, kriegen, haben. Seit 5 Jahren gibt es eBay in Deutschland. Morgen ist der Jahrestag, an dem das Dorf gegründet worden ist. Da werden Sie sich in einem besseren Licht zeigen. Morgen soll ich auch Aufnahmen machen dürfen, hieß es. Der 2. eBay-Tag für Journalisten sieht den Besuch einer sogenannten eBay University vor. eBay Universities, 1/3 der Teilnehmer sind Anfänger, die Grundlagen des Handelns bei eBay lernen möchten. Work it, make it. Do it. Make sense. Alles zum Thema Artikel suchen und finden, Artikel kaufen. Harder, better, faster, stronger. 2/3, die das professionelle Verkaufen bei eBay lernen möchten. Hour, never. Berlin Prenzlauer Berg Backfabrik. Früher produzierte hier der VEB Barco Fertigschrippen am Fließband. Heute sitzen in dem Gebäudekomplex Medienfirmen, IT-Unternehmen und Galerien. Außerdem gibt es Veranstaltungssäle für Disco-Nächte oder eBay-Tage. Das ist eigentlich so, was wir als unseren Community-Event auch bezeichnen würden. Wo eben eine Diskussion entsteht zwischen eBay und den Teilnehmern. Wir bieten Volkshochschulkurse an, der Workshop für Existenzgründer. Die Zielgruppe hier sind fortgeschrittene eBay-Verkäufer, die sich selbstständig machen wollen. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever, hour after hour, work is never over, work it harder. Den bieten wir, weil es uns sehr am Herzen liegt, eine Orientierungshilfe zum Thema Existenzgründung. Die Leute können während Birgit Samson, zuständig für die Fortbildungsprogramme bei eBay, uns 15 versammelten Journalisten noch erklärt, was wer wie bei eBay lernen kann. Wie baue ich mir einen Business Case? Was ist eigentlich Buchhaltung? Haben in den Sälen der Backfabrik bereits die Referate begonnen. Wie ist das mit dem Versandrisiko? Was kann ich denn dann machen? Und da sagt das BGB, um relativ sicher zu eigentlich ganz einfach. Na, lassen Sie uns der doch mal kurz angucken, wie das Bieten hat bei eigentlich eBay nur die Pflicht, die wie Ware das Bieten ordnungsgemäß bei eBay zu verpacken. Auf Bieten klicken, ordnungsgemäß richtig? Zu adressieren und an einen, wie so schön Preis heißt, eingeben. Ordnungsgemäß okay. Ausgewählte Transportdienstleister so, zu übergeben. Da habe ich dann also meinen Artikel dazu. Geboten. Und wenn jetzt noch andere Leute mitnehmen. Wenn der Verkäufer das gemacht hat, sagt der Gesetzgeber, es raus wie aus der Haft. Wie funktioniert das? Das Transportrisiko also, trägt jetzt der Käufer. Weil der Verkäufer ja mehr macht, als er der eigentlich Verkäufer muss. Setzt den Start wieder sehe ich hier teilweise richtig. Begeisterte Gesichter. Sehr oft ist es der Unternehmer Euro, trägt das Transportrisiko ohne Wenn und Aber. Weiß, das zwingende Vorausschussrecht, das können Sie auch nicht ausschließen. Ganz klar. Rund 500 eBayer sind zur Veranstaltung gekommen. Alle Altersgruppen von 17 bis 70. Anfänger, fortgeschrittene Profis. Zwischen den Schulungsvorträgen trifft man sich im Foyer, wo verschiedene Softwareanbieter ihre Stände aufgebaut haben. Tricks und Tools für Käufer und Verkäufer, Programme zur Bildbearbeitung und Bietoptimierung für Managing, Mahnwesen und Musterbriefe. Wenn Sie den Einlieferungsbeleg vorweisen können, darauf kommt es halt an, den Beleg, dass Sie das Paket abgegeben haben. Ein Kamerahersteller gibt Tipps für Digitalfotos. Ansonsten haben wir noch den Workshop, 14:45. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie dazu. Die Post verlost Packsets. Für alle, die noch nicht unseren Fragebogen ausgefüllt haben, wir haben um 15 Uhr nochmals eine Verlosung. Die Fragebogen können bei uns am Schalter ausgefüllt werden. Die eBayer tauschen sich aus. Kaufst du? Verkaufst du was und wie viel? Kameras und Elektronik. Gebrauchte Computer, gebrauchte Drucker. Netzwerktechnik. Wassersport. Bei mir ist es so, dass ich mache Kitesurfen und da tue ich halt mein ein Jahr altes Zeug versteigern und neues Material wieder ersteigern. Das ist im Spielwarenbereich, Thema Sammelkarten. Ich habe eigentlich schon so vielleicht bestimmt schon 100 Sachen geh- und verkauft im halben Jahr. Also in dem einen Monat verkaufen wir 100 Geräte, im nächsten Monat 5000. Also so ungefähr ist die Spanne. eBay mache ich nebenbei dann. Ich bin im öffentlichen Dienst. Ich habe also viel Zeit, mich bei eBay zu tummeln. Wir sind insgesamt 3 Festangestellte, ein Azubi und 12 Aushilfen. Also ich habe an diesem Kurs bei der IHK in Zusammenarbeit mit eBay daran teilgenommen und möchte mich auch hauptberuflich selbstständig machen und habe mich einfach auf 3 Bereiche konzentriert, An- und Verkauf. Bekomme Waren aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis und verkaufe diese Waren dann auch über eBay. Und EDV-Service, also alles, was sich rund um den Computer dreht, relativ günstig. Unter den marktüblichen Preisen kann ich sagen, ein Fünftel davon bezahlt man bei mir. Tag und Nacht verfügbar, wenn was ist, komme ich vorbei, anschauen. Also ja, es ist eine Gemeinschaft, die wächst. Wachstumsziel, Powerseller. So nennt eBay-Händler, die mehr als 3000 Euro Umsatz im Monat machen oder mindestens 300 Artikel monatlich verkaufen. 5000 Powerseller soll es in Deutschland geben. Und zigtausende, die es werden wollen. Vom Trödler zum Millionär. Warum nicht? Jeder hat ja mal klein angefangen. Also, wir fangen an bei 1 Euro zum Beispiel. Was ist jetzt mein Gebot? Sagen wir mal, der Preis dieses Artikels im Laden ist 100 Euro. So, was bieten Sie jetzt? Startpreis, war noch kein Bieter da. Sie kommen jetzt hin. Was bieten Sie? Was bieten Sie? 20 Euro. Okay? Aha, sehr schön. Jetzt kommen schon die ersten Fragen. Was? Gleich fange ich an mit 20 Euro und irgendjemand sagt, Moment mal, was ist denn 20 Euro, wenn der Artikel 100 Euro wert ist? Also. Sehr schön, sehr schön. Also, jetzt haben wir hier eine wunderbare Diskussion über die Philosophie des Bietens. Wie sollte ich bieten? Ja, soll ich langsam in Schrittchen hochgehen oder soll ich einmal Nägel mit Köpfen machen und fertig? So, ich sage Ihnen gleich, diese Diskussion können wir stundenlang führen. oder sie in 5 Minuten beenden, indem man auf eine richtige Universität geht und sich die Sache erklären lässt. eBay nennen wir Ökonomen eine Zweitpreisauktion. Wenn Sie auf eBay 100 Euro bieten, als Maximalgebot, bei eBay heißt das Maximalgebot, und ich biete 50 Euro als Maximalgebot, dann gewinnen Sie zu einem Preis von 51. Sie müssen nicht Ihre 100 Euro zahlen, sondern Sie zahlen nur einen Preis gleich dem zweithöchsten Gebot plus einem kleinen Erhöhungsschritt. Zweitpreisauktion. Und nun, für diese Auktionsform hat William Vickrey 1994 den Nobelpreis erhalten. Der war der erste Ökonom, der diese Auktionsidee analysiert hat. Und er ist der erste Ökonom, der diese Auktionsidee bei eBay analysiert hat. eBay ist durch Zufall und durch Glück auf diese Auktionsform gekommen. Und das hinterher haben sie verstanden, wie genial die Idee eigentlich ist. Köln Universität Energiewirtschaftliches Institut, Lehrstuhl Professor Axel Ockenfels. Der 35 Jahre junge Spieltheoretiker und Experte für Auktionsdynamik wurde für seine Arbeiten über eBay gerade mit dem Leibniz-Forschungsförderpreis ausgezeichnet. Der ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Aber ich bin für die 100-Euro-Frage gekommen. Soll ich langsam ein Schrittchen hochgehen oder soll ich einmal Nägel mit Köpfen machen und fertig? Also wenn Sie maximal 100 zu zahlen bereit sind, dann sollten Sie auch 100 bieten. Denn wenn Sie gewinnen, zahlen Sie nicht Ihr Gebot, sondern nur gerade so viel, um gerade zu gewinnen. Okay? Eins ist die Strategie. Die Auktion endet zu einem fest vorgegebenen Zeitpunkt auf die Sekunde genau. Uns bleibt nichts übrig als zu warten. Und das schafft genau die Anreize, spät zu bieten, weil wenn die Auktion ein sogenanntes festes Ende hat, wie bei eBay, haben andere eben nicht mehr die Zeit, auf ihr Gebot zu reagieren, wenn sie spät bieten. Ein Auge zukneifen. Von dem Punkt über den aufs Ziel. Das sind also alles sehr gute Gründe, um zu snipen. To snipe bedeutet aus dem Hinterhalt auf jemanden schießen. Um zu snipen, um spät zu bieten. Dieser Mann war unbewaffnet. Er hätte sich eben bewaffnen sollen. 2 ist die Psychologie. Was problematisch war, war der Ersteiger-Rausch. Also ich hatte eigentlich mit sehr viel weniger als Limit angefangen. Ich meine, da denkt man immer drüber nach, wird das jetzt wirklich zu hoch für den eigentlichen Wert? Ist mir egal, ich will das Ding jetzt irgendwie haben. Also ich sitze dann tatsächlich vor dem PC und aktualisiere alle 10 Sekunden den Bildschirm, zu gucken, ob ich noch im Rennen bin oder nicht. Klar, wenn man dann irgendwann so ein Rennen hatte mit jemandem und dachte, wieso setzt der schon wieder mehr? Also das ging dann in die Zielgerade mit dem richtigen Finish. Die Männer unseres Handwerks sind nicht alle gleich. Einige machen es, weil sie Geld haben wollen. Andere locken die Gefahr und das Abenteuer. Oder einen Wettstreit. Und die Interaktion dieser verschiedenen Typen auf eBay, von Leuten, die das sehr rational, sehr bewusst angehen und von Leuten, die das eher aus Spaß machen, diese Interaktion führt zum Beispiel dazu, dass rationale Bieter snipen gegen naive stufenweise Bieter. 3 ist die Ökonomie. Dann gehen die Sachen ja oft utopisch hoch, was ja niemals dem Wert dieser Ware entspricht. Man hat teilweise dann auch Mails bekommen von Leuten im Nachhinein, so von wegen, achten Sie nicht auf den Wert einer Ware, ne? Der ja jetzt, Sie haben jetzt viel höher ersteigert, als die Ware eigentlich wert ist. Ne? Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, es handelt sich um ein Spiel. Ja? Steigern ist ein Spiel. Und mit dieser Erkenntnis kehre ich zurück ins Dorf. Ich sage immer, wenn eBay ein Dorf wäre, dann wäre das eine Dorfgeschichte. Ich sammle Glasschalenlampen aus den 50er Jahren. Und es gab 2 Lampen, die ich ersteigert habe, die wirklich wunderschön waren. Und das sah man auf den Fotos schon. Und als die Pakete ankamen, waren es Scherben. Und natürlich kann man sich ja vorstellen, dass so eine Glasschale, ja, also als wenn man eine dünne Glasschale verschickt, wo das Paket vielleicht dann auch nochmal geworfen wird, dass das also erfordert, dass man die wirklich doll einpackt. Darum haben wir von Anfang an den Leuten immer geschrieben, wenn Sie sie jetzt schicken, bitte kaufen Sie Luftpolsterfolie. Ich zahle Ihnen auch 3 Euro mehr oder so, ne, wenn Sie die nur bitte in ein großes Paket mit ganz viel Luftpolsterfolie einpacken. Und da kam dann also so zurück, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und in der Tat waren also gerade diese beiden Lampen in Paketen, also einfach reingelegt mit 5 Seiten Zeitungspapier zerknüllt zu Bällchen. Und das ist so geistig minderbemittelt gewesen, diese Verpackung, ja. Das hat mich so wahnsinnig geärgert. Diese Lampe, jetzt muss man sich mal vorstellen, die ist von 1955 gewesen. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert hat diese Lampe die Welt überstanden, ja. Und die Existenz dieser Lampe scheitert an einem Intelligenzquotienten, der so hoch ist wie ein Toast. Ja? Von irgendeinem Idioten, der nicht 3 Minuten denkt, das ist eine Lampe, die ist aus Glas, Glas ist zerbrechlich, also muss ich es ganz doll einpacken. Ja? Wenn ich jetzt mit leeren Händen von hier fortgehe, werde ich jeden im Dorf zur Rechenschaft ziehen. Also zuerst war ich so drauf und dachte, den zeige ich es aber, ja, also da werde ich vorstellig nun. Also, sagen wir mal, die erste Lampe hat, glaube ich, 3,50 Euro gekostet und die zweite 13 Euro, ja. Also jeweils plus 6,50 Euro Versand. Also das sind jetzt Dimensionen, ne? Da muss man auch irgendwie gucken, wie die Relationen sind, ne? Das ist natürlich das Fiese dann daran, ne? Dass, denke mal, damit rechnen dann diese Leute auch, ne? Die sagen, wenn das jetzt da irgendwie daneben geht, also der wird sich ja nicht beschweren, ne? Welcome to eBay Radio. You're listening to eBay Radio. eBay Live. That's eBay's story. Es ist das Klima. Das Klima und die infernalischen Entfernungen sind verantwortlich dafür. Wofür? Die Neigung der Menschen hier zum Schießen. Ja. Es ist ein sehr wildes Land, müssen Sie wissen. San Jose, Kalifornien, 1995. Um die Sammelleidenschaft seiner Verlobten zu unterstützen, bastelt der 28-jährige Programmierer Pierre Omidyar eine kleine Website für den Handel mit Pizzfiguren. Comic-tierköpfige Plastikspender für Pfefferminzbonbons. Die Sache funktioniert gut. Und schon nach einem Jahr sind es Tausende, die auf der Gründungsmythos von eBay ist reine Erfindung. Eine PR-Legende, die das Unternehmen irgendwann in die Welt gesetzt hat und bis heute gern erzählt. Tatsächlich war Pierre Omidyars Auktionsseite von Anfang an ein kommerzielles Unternehmen. Tatsächlich ist Pierre Omidyar heute mit einem geschätzten Vermögen von 5 Milliarden Dollar einer der reichsten Mit-30er der Welt. eBay ist das einzige Internetunternehmen, das beim Kampf um den neuen Markt keinen Kratzer abbekommen hat. Immer nur Gewinne gemacht. Immer nur zweistellige Zuwachsraten. Und das seit... Ja, wie lange ist das her? New Economy, Startup-Euphorie, die Internetblase. War das vor 10 Jahren? 20 Jahren? Das war doch... 1999. Und ich rechne eigentlich eBay-Jahre so, wie man auch Katzenjahre rechnet, weil wir uns so schnell entwickelt haben. 1999 wurde eBay Deutschland gegründet. Eine Internetplattform für Auktionen gab es schon vorher. Alando hieß sie und funktionierte ganz ähnlich wie eBay, weshalb die Amerikaner sie bei ihrer Expansion nach Europa einfach übernahmen. Die deutschen eBay-Pioniere sind heute nicht mehr dabei. Sie machen ihre Millionen mit Handy-Klingeltönen und anderen, eher niederen Kommunikationsdienstleistungen. Nur eine glaubt weiter an ein höheres Ziel elektronischer Kommunikation. Renate Meifert, die erste Angestellte bei Alando, ist bei eBay und beim Internethandel geblieben. Ich mag das ja gerne, dass im Deutschen das Handeln eine doppelte Bedeutung hat. Es ist Handeln, also Waren austauschen, und gleichzeitig ist Handeln agieren, aktiv sein, kreativ sein, smart sein, Dinge beeinflussen zu können. Und das ist die Möglichkeit, die das Modell Alando oder jetzt eBay Menschen ermöglicht, die sowas normalerweise nicht machen. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Eine Menschheit von Handelnden. Wir sind zu Handeln geworden, genau. Wir handeln und wir handeln. Miteinander, füreinander. An eBay windet sich auch freiwilliges etwas füreinander tun. Und das finde ich etwas, das ist einfach wunderbar. Handeln als Kommunikation, Tausch als Austausch. Mehr Handel, mehr Verständigung. Ja, es hat sich eine Veränderung ergeben dadurch, dass sehr viele Leute mehr miteinander sprechen. Mehr Verständigung, mehr Nähe. Als vor eBay. Ich habe eine Schwäche für dieses Dorf. Ich habe manchmal einen Traum. Ich möchte am Abend, wenn ich zum Beispiel hier noch am Computer sitze, so gegen 9 Uhr, möchte ich gerne in diesem Augenblick sehen, wie viele Leute an wie vielen Computern sitzen, wie viele E-Mails tauschen, wie viele Telefonate führen, wie viele direkte Gespräche haben, die sich auf eBay, die Transaktionen beziehen. Dieses Bild würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, wir glauben, lautet der erste Glaubenssatz von eBay. Wir glauben, dass die Menschen gut sind. Beziehungsweise nicht ich glaube, sondern ich weiß, wie viel Kommunikation entsteht darüber. Die E-Mails, die ausgetauscht werden, nachdem eine Auktion beendet ist. E-Mails, die ausgetauscht werden danach, weil das so ein netter Kontakt war. Dann gibt es Leute, die einem relativ sachlich und cool einfach die Antwort geben. Und dann gibt es solche, wie man in Köln sagt, Schwartlappen. Die schreiben einem dann irgendwie so 3 MB-E-Mails zurück und pinnen noch Fotos dran. Und wenn du dann die Beschreibung gelesen hast, fragst du dich, und warum verkaufen die es, wenn sie es so gern haben, was sie da anbieten? Das ist wirklich eine Ersatzkommunikation. Man kann mit Verkäufern sprechen. Ich hätte nicht das Gefühl, dass ich mit einem Verkäufer sprechen wollte, so jetzt einfach so. Was soll das? Ne? Also ich meine, manche Leute haben mich immer gefragt, so irgendwas Privates, das habe ich nicht beantwortet, weil das muss niemand wissen. Ne? Also für mich ist das ein Zusammenhang, wo ich mir Dinge ansehe und die gegebenenfalls erwerbe und meine Zeit verbringe. Wenn ich mir private Zusammenhänge suche, dann gehe ich woanders hin. Ne? Ich sage immer, wenn eBay ein Dorf wäre. Dann wäre das eine Dorfgeschichte. Es ist eigentlich gekommen, dass meine Freundin eines Tages zu mir nach Hause kam und sagte, oh, ich habe eigentlich gar nicht mehr lange Zeit. Ich sagte, du bist doch gerade erst gekommen. Ja, aber ich muss auf eBay gleich einen Jobrenker steigern. Und ich dachte, was um alles in der Welt ist eBay? Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Internetanschluss und dann haben wir 2-3 Wochen gebastelt und dann habe ich das erste Mal meinen ersten Klick bei eBay getan und war völlig hin und weg und habe gedacht, wow, genau wie viele andere, erst mal gekauft, um zu gucken, wie funktioniert es denn. Und dann habe ich meinen Kleiderschrank aufgeräumt und zum Verkauf eingestellt und gemerkt, die Nachfrage ist riesengroß. Und habe ich gedacht, Mensch, da guck doch mal, ob du nicht irgendwie dafür Nachschub sorgen kannst. Bin dann auf Flohmärkte gegangen, geklappert und die Nachfrage war wirklich enorm. Und habe ich gedacht, gut, da muss es doch auch eine Möglichkeit geben, diese Kleider auch selber zu produzieren, um sie wirklich zu haben. Und dann bin ich suchen gegangen. Ich habe wirklich eine Internetadresse gefunden, habe dort angerufen und gesagt, können Sie Kleider nach meinen Vorstellungen fertigen? Und ich sagte, ja, kein Problem. Sie müssen 100 Stück abnehmen, aber dann geht das. Ja gut, dann habe ich so alles an Geld zusammengekratzt, was wir irgendwo hatten und habe gesagt, das tue ich jetzt mal. Und seit die 32-jährige Diana Grimme es vor 3 Jahren tat, hat sie 15.000 Braut- und Abendkleider über eBay verkauft. Ihren alten Job bei Tchibo musste sie natürlich schmeißen, so wie ihr Mann seine Stelle als Kfz-Meister aufgegeben hat. Dafür haben die beiden jetzt eine selbstbestimmte 75-Stunden-Woche, einen eigenen Laden und eine eigene Marke, Lara's Dreamland. In Stur bei Bremen. Also wir produzieren in Polen, in der Türkei, in Kanada, USA und in Ostasien. Also wir geben den Auftrag, sagen, das Kleid hätte ich gerne in den und den Farben, in der Stückzahl und mit den Applikationen. Sex in the City Style Cocktailkleid, New York Dinner Abendkleid, Royal Empire Kleid im Titanic Style. Hier haben wir immer so 1000 Kleider gut hängen. Hinten sind die Lagerräume, dort wird verpackt. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist das Lager für Kleider und hängende Ware. Und hier haben wir noch ein Lager für die Stapelware. Das ist dann, geht's von hier zur Küche. Und hier sitzt unsere Frau Gutzeit, die dann die Mails bearbeitet, das ganze Backoffice macht zusammen, dann mit den Mitarbeitern, die nachmittags kommen. Und jetzt gehen wir noch ins Zentrum der Macht, das Büro von meinem Mann und mir. Und da sitzt er nun. Ja, und hier sitzen dann mein Mann und ich und regeln alles und arbeiten von hier aus. Du glaubst gar nicht, wie sich die Welt da draußen verändert hat. Schlussverkauf rund um die Uhr und das ganze Jahr über. Schnäppchenpreise und Rabattaktionen jetzt für 0% effektiven Jahreszins. Ich bin noch nicht mit. Geiz ist geil. Geiz ist geil. Geiz ist geil. Wir haben gedacht, dass unser Einsatz hoch genug war. Kalkulierte 35 Euro. Damit haben wir Pech gehabt. Wir haben vergessen, dass wir noch mehr mitspielen. Zusammen nur 1 Euro. Ein paar Spartipps, die mehr als 1000 Euro im Jahr bringen können. Die Welt da draußen, die Konsumwelt, ist hart und gnadenlos geworden. Preisgefechte, Rabattschlachten, Discountfeldzüge. Loyalität, Beratung, Freundlichkeit sind längst draufgegangen beim Krieg um die Kunden. Wir sind Reisende in Blythe. Aber sieht es in Dörfern wie Dodge oder Tombstone besser aus? Wir sind aus derselben Branche. Sind die Warentauschsitten dort nicht genauso verwildert? Mörder, Halsabschneider! Hat es da nicht überhaupt angefangen? Ihr seid ja wahnsinnig! Sie machen unser Dorf zu einem Friedhof! Es ist schon rau. Oder es kann eine raue Atmosphäre sein. Renate Mayfahrt, die eBay-Pionierin, ist für die Diskussionsforen zuständig, die virtuellen Saloons am Marktplatzrand, wo Käufer und Verkäufer sich die Köpfe heiß reden, beziehungsweise auch mal einhauen. Bildlich natürlich. Emotional. Das hätte ich euch sagen können, dass die uns reinlegen. Das kann auch mal richtig hochkochen. Diesen Lumpenpack. Da werden Konflikte nicht gescheut. Kein Funken Ehre im Leibe, keinen Anstand, nichts. Zum Glück gibt es aber immer Leute, die sagen, so. Ich hasse sie alle. So, jetzt lasst uns mal wieder runterkommen. Weil du einer von ihnen bist. Weil du selbst aus so einem elenden Dorf stammst. Und lasst uns mal wieder weiter sachlich weitersprechen. Das ist Quatsch, die haben sich E-Mails geschrieben. Aber dass also schon der Austausch per E-Mail jetzt als Sprachaustausch gewährt wird, das finde ich ganz überraschend. Neulich hat jemand gesagt, okay, der muss dann kommen, der muss sich beweisen. Komm schon. Der muss dann durch. Jetzt wollen wir mal sehen, wer schneller ist. Und dann ist dann auch gut. Jetzt wird geschossen. Dann wird er auch aufgenommen. Na komm und schieß! Erstmal muss er sich beweisen und das müssen die auch. 18 virtuelle Cafés gibt es bei eBay, wo es eher gemütlich zugeht. Wo jemand einfach sagt, ach, ich gehe zum Kaffee trinken. Und dann eine halbe Stunde später sagt er, ach, ich bin wieder da, der Kaffee hat gut geschmeckt. Der Informationswert ist relativ davon. Und 25 Diskussionsforen gibt es, wo der Umgang etwas rustikaler ist. Vor allem, wenn es um das eBay-Reizthema geht, die Bewertungen. Jeder Käufer kann und soll nach dem Kauf den Verkäufer bewerten und umgekehrt jeder Verkäufer den Käufer mit Plus oder Minus oder neutral und einer Zeile Kommentartext. Schreiben darf man alles, was nicht justiziabel ist. Schnelle Lieferung. Schöne Ware. Alles okay. Alles gut gelaufen. Alles super. Gerne wieder. Note 1. Wunderbar geklappt. Blitzabwicklung. Blitzbezahlung. Alles Beste. Top eBay. 1AAA. Diese Euphorie angesichts eines ganz normalen Vorgangs, wie jemand gibt mir Ware und dafür gebe ich dem Geld, das ist schon überraschend. Ich hoffe nur, dass sich das nicht als Leitkultur im Einzelhandel durchsetzt. Super Top-Händler. Geht so. 2000 positive Punkte und eine neutrale. Und es ist schwierig zu verschmerzen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die genau in dieser Situation waren und die gerne ein perfektes Bewertungsprofil haben wollten. Die Welt ist nicht perfekt. Super freundlich, Kontakt. Netter Kontakt, liebenswerter eBayer. Toller eBayer. So muss eBay sein. Und das Ergebnis sind also groteske Auswüchse von Political Correctness auf 126 Zeichen, weil sich alle bemühen, in diesen paar Zeichen möglichst viel auszudrücken, wie schön es war, mit demjenigen Geschäfte zu machen. Und allein diese Community-Bezeichnung, ich könnte kotzen, wenn ich sie lesen muss. Ein toller eBayer. Hallo? Ich bin kein eBayer. Ich bin nach wie vor ein Mensch. Ich habe bei eBay ein Geschäft gemacht und gut ist es. Dass so eine hohe Sensibilität da ist, was Bewertungen betrifft, hängt sicherlich auch damit zusammen, weil das eigene Verhalten bewertet wird. Das, was ich geleistet habe, das ist dieses Handeln und Handeln. Mein Handeln wird bewertet. Und ich glaube, das ist das, was das auch so sehr emotional macht. Unfair. Ware verträgt. Ware defekt. Ware nur Schrott. Ware nicht beschrieben. Liefert nicht. Zahlt nicht. Meldet sich nicht. Gerne wieder. Dieser Satz, dieser schreckliche Satz, gerne wieder. Nein, natürlich nicht. Weil ich habe ein Geschäft gemacht zu einem bestimmten Artikel. Jetzt habe ich den ja. Nichts davon wird sich wiederholen. Deswegen gerne wieder nein. Die Leute bewerten mich immer als sehr nett. Also ich glaube, die Leute bewerten schon als nett, wenn jemand eben sofort reagiert, das Geld bezahlt. Man muss möglichst reliabel sein, man muss die Sachen erledigen. Ne? Man muss irgendwie ein Mensch sein, der bezahlt und der keine Fehler macht. Dann ist man nett. Manchmal denke ich, es ist fast noch besser, wenn die Leute, die einem was verkauft haben nachher bei eBay, von dem man was ersteigert hat, wenn man die gar nicht kennenlernt. Tja, also dann Wiedersehen. Hey, wie heißt du überhaupt? Snaffer. Znaffer. So. Ja, also Znaffer hat 256,55 Euro geboten, Samaki 69, die hat 255,55 geboten und Löwenherz Merz 250. Auch eine Freizeitbeschäftigung. Gucken, was die anderen kaufen. Das schauen wir jetzt mal. Und wer die anderen sind. Was der so oder die, das ist ja wahrscheinlich eine Frau, gesteigert hat. So, Verkäufer, Verkäufer, Verkäufer. Netter Kontakt, schnelle Zahlung. Das ist ja ganz originell. Also von Alexandra Chili ein taubenblauen Designer-Pullover, Größe S. Aha, 8,49 Euro. Ist okay, wird man jetzt bei H&M auch bezahlen. Und schon wieder ein Pullover. Ah, ein ganz schicker und origineller Pullover von DKNY, 100% original. Ah, das ist nicht schlecht, der ist nicht nur 90% original, sondern 100%. Farbe blau, Größe S, reine Schurwolle. Offensichtlich steht Löwenherz Merz auf blau. Customer Relationship Management. Man möchte den Kunden ja sehr genau kennenlernen. Man möchte wissen, was der bisher gekauft hat. Man möchte ungefähr wissen, in welchem Lebensumstand er ist. Hat er Kinder, hat er keine Kinder? Wie alt ist er ungefähr? Ist er bereit, auch ein bisschen ins hochpreisige Segment zu gehen? Betriebswirtschaftler sehen sozusagen jetzt als nächsten zukünftigen Schritt, den Customer, den Kunden intensiv zu kennen von seinem Verhalten her. Man spricht auch von Cross-Selling. Man spricht auch von Konvergenz. Dienstleistung, dass man sagt, okay, ich weiß, das ist eine Mutter, die hat zwei Kinder, die Kinder sind 7 und 5 Jahre alt, also sind die nicht nur bereit, das Pixi-Buch bei mir zu kaufen, sondern eventuell auch beim befreundeten Powerseller, mit dem ich vielleicht eine Kooperation habe, an Playmobil, Lego und anderes im Prinzip zu kaufen. Man will diese Nähe, sage ich mal, knallhart, um einfach noch zusätzliches Business zu machen. Heidelberg Fachhochschule. Ich treffe mich mit Professor Herbert Schuster, Dekan des Fachbereichs Informatik und Informationsexperte in Sachen eBay. Es ist schon faszinierend, wie viele Informationen man überhaupt bekommt, welche Produkte beispielsweise, wenn der User mit dem Namen Mickey Mouse vorher das Pixie-Buch gekauft hat, später mal, das kann man ja über eBay im Prinzip auch eruieren, andere Produkte gekauft hat. Man kann im Prinzip über die Kundenkäufe Informationen gewinnen. Lässt sich alles nachverfolgen, die Uhrzeiten beispielsweise. Irgendwann bekommen sie natürlich das Geschlecht auch mit und so weiter und so fort. Die Zahlungsmöglichkeit, hat er schnell bezahlt oder nicht schnell bezahlt und. Das können sie professionell in Tools verwalten. Es ist zum Glück, wenn man nicht direkt in einen Deal einsteigt mit jemandem, immer noch anonymisiert. Ich kann mich Mickey Mouse nennen oder so. Oder Batman. Oder Verleinix. Oder Schrubbi. Oder käferfreundliche Profilsohle mit Fluchttunnel. Oder Terminator. Oder Schnullibär oder Zorro. Hochinteressanter Bereich, wo ich mich sogar wundere, dass noch kaum jemand auf die Idee gekommen ist, diese Daten einfach auch mal in irgendeiner Art und Weise auszuwerten. Wie viele würden sich beispielsweise Zorro? Wie viele Zorros gibt es? Wie viele Elvis? Oder wie viele kleine Maus? Wie oft in einer Maus-Kombination sozusagen? Ich weiß gar nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt, ob die Namen Einfluss auf die Höhe des Gebots haben. Jemand, der Kuschelmaus heißt, schätze ich da, dass der hochbietet? Eher nicht, ne? Der ist ja so kuschelig. Also das haben wir noch nie, beides Wissens, mal näher analysiert, wie sich denn eigentlich der Nutzername auswirkt auf den Verkaufserfolg. Kann ich es nicht so sagen. Na gut, dann werde ich ihn etwas anderes fragen, wenn ich ihn frage. Und ich will ihn fragen. Mir wirft man mein Gewehr nicht vor die Füße und sagt, verschwinde. Es hat zwar ein bisschen lange gedauert, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Ich werde in das Dorf zurückreiten. Brandenburg, Kleinmachnow, Europark, Marktplatz 1 zum 2. Ich bin wieder bei eBay. Ich habe wieder mein Aufnahmegerät dabei. Ich darf es sogar diesmal anmachen. Für ein Gespräch mit dem eBay-Chef Deutschland. Stefan Groß-Selbeck, 35 Jahre alt, VWL und Jurastudium in Freiburg, Lausanne und Montpellier. Promotion, Business School in Fontainebleau. 3 Jahre Berater bei der Boston Consulting Group. 1 Jahr bei Kirch Intermedia. Dann zu eBay. Und da verantwortlich für die Erschließung des chinesischen Marktes. Und seit August 2004 Geschäftsführer Deutschland. Und als als solcher natürlich auch zuständig für die eBay-Philosophie. Also wir haben, wir nennen das nicht Philosophie, aber wir haben, glaube ich, eine stark geprägte eBay-Kultur. Und worauf Sie wahrscheinlich anspielen, sind die eBay-Werte, die sogenannten, die wir haben. Genau die 9 ethische Glaubenssätze des virtuellen Miteinanders. 1. Wir glauben, dass die Menschen gut sind. People are basically good. Das stimmt. Und was dahinter steht, ist die Überzeugung, aber letztlich auch die Erfahrung aus eBay heraus, dass die allermeisten Menschen tatsächlich guten Willens sind. Und das ist natürlich ganz wichtig für eBay, weil da ja täglich Tausende von Transaktionen stattfinden zwischen Menschen, die sich eben nie zu Gesicht bekommen. 2. Wir glauben, dass eine offene Gemeinschaft das Beste in den Menschen hervorbringt. eBay ist fast ein Beweis dafür, dass die Menschen grundsätzlich gut sind, weil tausendfach passiert eben genau das, dieses kleine Wunder, muss man fast schon sagen, dass wildfremde Menschen miteinander Handel treiben und so viel Vertrauen zueinander haben und es funktioniert eben. 3. Wir schätzen jeden als einzigartige Person. Weil das tatsächlich für mich das ganz Besondere ist, dass diese Nutzer, diese Gemeinschaft, deswegen reden wir auch von einer Gemeinschaft der eBay-Nutzer, auf eine ganz besondere Art und Weise umgehen. Und das ist wirklich greifbar und spürbar. 4. Wir fordern jeden dazu auf, sich anderen gegenüber so zu verhalten, wie er von ihm behandelt werden möchte. Ich kaufe und verkaufe nur natürlich selber regelmäßig auf dem Marktplatz. Und zu den ganz faszinierenden Dingen da gehört für mich diese Freundlichkeit und teilweise auch Herzlichkeit, mit der da miteinander umgegangen wird. Wie gesagt, wildfremde Menschen, die sich in ihren E-Mails so nett und freundlich miteinander umgehen, wie sie das eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind heutzutage. 5. Wir sehen im Vertrauen das wertvollste Gut von eBay. Jeder soll deshalb die Bewertung seiner Handelspartner sehr ernst nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob wir ein Haus Ethiker brauchen, aber wir machen uns natürlich viel Gedanken darüber, was da eigentlich passiert. Also die Menschen nehmen einen unglaublichen, haben einen unglaublichen Stolz, wenn es darum geht, ihre Feedbackpunkte sauber zu halten, frei von neutralen oder negativen Feedbacks. 6. Wir sehen in Missverständnissen die Hauptursache für Streit. Viele unserer Nutzer sind sehr temperamentvoll und haben sehr klare Meinungen und die formulieren sie auch sehr klar. 7. Wir bauen eine neue Welt und eine Gemeinschaft im Internet. Jeder ist eingeladen, an dieser Welt mitzubauen. Ich sag immer, wenn eBay ein Dorf wäre. 8. Wir wünschen uns, dass jeder zu unserer Gemeinschaft etwas beiträgt. Wenn eBay ein Dorf wäre, dann wäre der Bürgermeister sehr stolz auf die sehr niedrige Kriminalitätsrate. 9. Wir möchten, dass eBay seinen Mitgliedern Spaß macht. 321 Mainz zielt auf dieses ganz besondere eBay-Gefühl, das eben dann entsteht, wenn man in den letzten Minuten einer Auktion fiebert, ist man der Höchstbietende oder nicht. Und wir wissen, dass das etwas ist, was unsere Nutzer sehr an eBay lieben. Und deswegen spricht es genau auf dieses Gefühl an. Das ist ein Gefühl, dafür zu sterben lohnt sich. Haben Sie so ein Gefühl auch schon mal gehabt? Das ist mir längst abhanden gekommen. Nichts ist so, wie man es beim ersten Mal empfunden hat. Der erste Kuss war, schätze ich mal, auch definitiv spannender und aufregender als der gestrige sozusagen mit der Ehefrau, obwohl das der physikalisch der gleiche Kuss war. Und wenn man jetzt die Verauktionierung sieht, das wird sicherlich etwas normaler, als das vor 2 oder 3 Jahren war. Und auch der Rundgang durch die eBay-Gebäude ist beim zweiten Besuch nicht mehr so interessant wie Wochen zuvor. Dabei hatte ich extra auf eine Wiederholung mit Aufnahmegerät gedrängt. Aber wenn man den Text schon kennt... Hier ist das Fitnessstudio für die Mitarbeiter. Das ist also unser Fitnessstudio hier, wo die Mitarbeiter in ihrer Mittagspause oder eben auch nach der Arbeit herkommen können. Dort ist der Aufenthaltsraum im Stil eines amerikanischen Diner-Lokals, wo neulich die Soul-Sängerin Beverly Knight in der Mittagspause aufgetreten ist. Und hier ist ein Aufenthaltsraum, den wir Diner nennen. Wir hatten auch neulich mal ein Konzert hier mit Beverly Knight. Da draußen ist die Baustelle, wo gerade ein drittes eBay-Verwaltungsgebäude für 500 Mitarbeiter entsteht. Wir bauen ja hier auf der anderen Seite, gegenüberliegenden Seite, ein neues Gebäude. Also der Europark baut das und es wird Platz für 500 Mitarbeiter dort sein. Und hier drinnen ist der Kühlschrank voll mit Joghurt und Obst. Hier im Kühlschrank, den sehen Sie eigentlich ziemlich voll mit Joghurt. Und hier sehr viel Obst, also alles, was gesund ist, gibt es bei uns eigentlich umsonst. Aber was so süß ist und was dick macht, dafür muss man bezahlen. Die einzige Sünde, die wir uns erlauben, ist Nutella da drüben. Wir glauben, dass die Menschen gut sind. Und dass die einzige Sünde bei eBay der Nutella-Konsum ist. Jedenfalls habe ich nichts Sündhaftes sonst gesehen im Glasgebäude von eBay. Also zu den Dingen, die wir den Menschen ermöglichen, gehört ja Transparenz. Na gut, das Chefbüro blieb bei der Besichtigung ausgespart. Ebenso die Büros der Sicherheitsteams und Juristen. Auch den anderen 700 Mitarbeitern bei eBay durfte ich bei der Arbeit nicht über die Schulter gucken. Man kann eben nicht alles sehen auf so einem großen Marktplatz. Man kann ja auch nicht alles haben. Also heute ist es bei mir so, dass ich nicht mehr bis auf die letzte Sekunde mitbiete und hoffe, dass ich immer noch drüber steigern kann, sondern bei vielen Sachen fange ich gleich am Anfang an, mein Limit reinzugeben und sehe dann, dass ich sofort übersteigert werde. Und dann ist es mir auch meistens egal. Ja, ich meine, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ne? Also dann gucke ich halt, wann die nächste Ware reinkommt. Ich gucke mehr, als ich kaufe, muss ich sagen. Ich nutze eigentlich mehr den Spaß, rumzuwandeln, mir Sachen anzugucken. Oder manchmal sage ich, wonach könnte ich denn mal gucken? Es macht einfach Spaß, ein bisschen voyeuristisch Sachen anzugucken, was wir kaufen. Also ich denke halt, es hat nicht nur mit Einkaufen zu tun, es hat auch was mit Zerstreuung, ne? Oder Flanieren zu tun. Ich würde es, glaube ich, von Flanieren nennen. Bei mir ist es jedenfalls so. Das ist eigentlich das Faszinierende. Also das Kaufen an sich, finde ich, ist halt sekundär. Habe ich gerade was am Laufen? Nee, zurzeit nicht. Was habe ich denn zuletzt gehabt? Doch, ich hatte irgendwas. Ist doch schon vorbei. Also ich vergesse es auch wieder neuerdings. Ich beobachte dann 3 Tage und stelle hinterher fest, am 4. Tag, ach, das war ja schon. Ganz vergessen zu bieten. Der Kampf ist jetzt vorbei. Die wilden Jahre sind Legende. Nach ein paar Jahren stellt sich die Ernüchterung ein. All die Revolverhelden sind nicht mehr in Deutschland. Die Stadt ist so ruhig wie ein Pastorenzimmer am Sonntagvormittag. Wir sind keine wilden Männer mehr. In 5 Jahren hat der virtuelle Markt eine Entwicklung wiederholt, die bei realen Handelsplätzen Jahrhunderte dauerte. Eine Blitzevolution. Vom Händler Neanderthalensis zum Homo Bauercellus. Professor Herbert Schuster von der Fachhochschule Heidelberg hat die neue Spezies schon beschrieben. Es gibt, sagen wir mal, den eher kleineren Einzelgänger Homo Powercellus, der jetzt gerade angefangen hat, über eBay Produkte verkaufen zu können, eine Lagerhaltung bei sich im Keller oder in der Garage realisiert und von der Rechnungsprüfung bis zum Warenausgang im Prinzip alles organisiert, 12, 14 Stunden am Tag. Dann gibt es aber auch schon größere Powerseller, die entweder im Familienkreis oder im Freundeskreis oder richtig professionell Leute angestellt haben, weil das Business, das Geschäft, der Umsatz immer stärker geworden ist. Und dann gibt es richtig große Powerseller, größere Homo Powersellers, die im Prinzip schon existierten, bevor es eBay gegeben hat und nutzen den Channel, den Vertriebsweg jetzt zusätzlich über eBay. Und die haben schon einen größeren Laden, die haben schon eine professionelle Lagerhaltung, sie haben schon ein IT-System, Gehaltsabrechnungen und so weiter und so fort. Von der Höhle zum Laden, vom Laden zum Einkaufszentrum. Es wird ein normaler Shop sozusagen. Vom General Store in Dodge zur globalen Shopping Mall. Die Läden, die Ladenlokale werden immer größer, werden zum Teil beheizter, man macht ein bisschen einen Regenschutz drüber und. Und je besser das Geschäft läuft, desto mehr expandieren die. Und es gibt auch immer noch die Händler dazwischen, die ihre Luftballons verkaufen und, die den Reiz ein bisschen komplettieren, die sozusagen das Salz in der Suppe sind. Oder das Toastbrot dazu. I am amazed right now. I'm so shocked, you know, it's incredible. Was wir hatten 1999, da war das irgendwo die virtuelle Welt. Die war irgendwo anders. Es war eher Internet, war eher noch so eine Frage von Glaube. Ja? Und inzwischen ist es das nicht mehr. Es ist Teil meines sozialen Lebens. Ja, eBay ist Teil meines sozialen Lebens geworden. Und die Glaubenssätze sind schon lange nur mehr Dekoration. Sinnsprüche für die virtuellen 4 Wände. Wir glauben, lautet der 1. Glaubenssatz von eBay, wir glauben, dass die Menschen gut sind. Und das ist ja ein guter Glaube und ein gut verkäuflicher. Wie der Glaube an eine Marienerscheinung auf einem angebissenen Käsetoast. Und der hat immerhin $28.000 gebracht. Und eine gute Geschichte für diese Sendung. Als ich zum ersten Mal so einen Job übernahm, hieß es, Gefühle kannst du dir dabei nicht leisten. Aber jetzt ist der Job gemacht. Mal gucken, was ich mir von dem Geld ersteigern kann. Ist ja nicht so, dass ich eBay nicht toll finde. Du fühlst dich dem Dorf noch irgendwie verbunden. Kriegen und Haben. eBay oder Wie wild wird der Warentausch? Ein Feature von Walter Filz. Es sprachen Thomas Lang und der Autor. Assistenz und Recherche Nathalie Schallis. Realisation Walter Filz. Redaktion Dorothea Runge. Eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. Haben Sie ja nicht auch schon mal was auf eBay ersteigert? Ich gebe ja zu, ich habe auch schon mal Matjes Filets mir schicken lassen. Das waren die besten Matjes, die ich je... Da wäre ich nie auf den Händler, wäre ich nie gekommen. Info. Nachrichten. 12 Uhr. Im Anschluss an die Nachrichten hören Sie eine Unwetter- und eine Sturmflutwarnung. Colombo. Zahlreiche Gebiete in den Katastrophenregionen im Süden Asiens sind nach wie vor ohne Unterstützung von außen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen können Medikamente, Trinkwasser und Lebensmittel wegen überfluteter Straßen nicht zu den Bedürftigen gebracht werden. Als besonders angespannt gilt die Lage in der indonesischen Provinz Aceh. Dort sollen bereits zahlreiche Menschen gestorben sein, weil sie nicht ärztlich behandelt wurden. Die Regierung Sri Lankas hat inzwischen Berichte zurückgewiesen, wonach in einem Auffanglager Menschen an Cholera erkrankt sind. Es gebe bisher keinen einzigen bestätigten Fall der Seuche, sagte Gesundheitsminister De Silva. Er wies damit anderslautende Berichte der Hilfsorganisation CARE zurück. 7 Tage nach der verheerenden Flutwelle im Süden Asiens gehen die Vereinten Nationen von mindestens 165.000 Toten aus. Köln. Ein Lazaretthubschrauber der Bundeswehr ist mit weiteren 38 Verletzten aus der thailändischen Katastrophenregion Phuket in Deutschland eingetroffen. Unter den Patienten seien auch 6 Schwerverletzte, teilte ein Sanitätssprecher mit. Die Urlauber waren während des Fluges von Medizinern der Bundeswehr versorgt worden und wurden in Krankenhäuser im Großraum Köln eingeliefert. Der Lazarett-Airbus soll heute Nachmittag wieder in Richtung Thailand starten, um weitere Verletzte aufzunehmen. Bagdad. Bei einem Selbstmordanschlag nördlich der irakischen Hauptstadt sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines US-Militärsprechers sprengte sich der Täter in einem Auto in die Luft. Er habe 18 Soldaten der irakischen Nationalgarde und 2 Zivilisten mit in den Tod gerissen. Der Anschlagsort nahe eines US-Militärstützpunktes liegt im sogenannten sunnitischen Dreieck, einem Zentrum des Aufstands gegen die Besatzungstruppen im Irak. Die Rebellen haben wiederholt erklärt, es sei ihr Ziel, die am 30. Januar geplanten Wahlen zu verhindern. Zagreb. Mehr als 4 Millionen Kroaten sind heute aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Als aussichtsreichster Bewerber gilt der jetzige Staatschef Mesic, der in letzten Umfragen deutlich vor seiner Hauptkonkurrentin Kosor lag. Mesic tritt als überparteilicher Kandidat an und wird von der Mitte-Links-Opposition unterstützt. Hinter der stellvertretenden Regierungschefin Kosor steht die rechtspopulistische Regierungspartei HDZ. Mit ersten offiziellen Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Berlin. Nach dem reibungslosen Start der Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen erwartet das Verkehrsministerium heute Abend die erste Belastungsprobe für das Erfassungssystem. Bisher hatte es wegen des Feiertagsfahrverbotes für Lastwagen wenig Andrang an den Mautterminals gegeben. Um 22 Uhr wird der Lastverkehr wieder freigegeben. An den deutschen Grenzübergängen werden Staus befürchtet, weil nur eine Minderheit der ausländischen Lastwagen mit Geräten zur Erfassung per Satellit ausgestattet sind. Hannover. In der Diskussion über Nebeneinkünfte von Politikern hat Niedersachsens Ministerpräsident Wulff die Offenlegung von Extragehältern gefordert. Alle Abgeordneten sollten gegenüber dem Parlamentspräsidenten darlegen, von welchem Unternehmen sie Geld erhalten hätten, sagte Wulff der Bild am Sonntag. Sämtliche Zahlungen ohne Gegenleistung müssten zurückgezahlt oder an die Parlamente abgeführt werden. Der CDU-Politiker sprach von einer Raffke-Mentalität Einzelner, die Zehntausende vornehmlich ehrenamtlich tätige Politiker diskreditiere. Das Wetter. Wolken und etwas Sonne im Wechsel, aber auch Regen oder Graupelschauer, Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Starker bis stürmischer Westwind mit teils schweren Sturmböen. In der kommenden Nacht weiterhin Schauer, teils mit Schnee, Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils stark bewölkt mit Regenschauern bei 4 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten, auch am Dienstag stark bewölkt und regnerisch bei 6 bis 9 Grad. Am Mittwoch von Norden nachlassender Regen, später örtlich Schauer, 5 bis 8 Grad. Die Windvorhersage Deutsche Bucht, West um 8, einzelne orkanartige Schauerböen. Westliche Ostsee West 7, strichweise 8, einzelne orkanartige Schauerböen und südliche Ostsee Südwest 7, zunehmend 8, einzelne orkanartige Schauerböen. Und nun die angekündigte Unwetter- und Sturmflutwarnung. An der Nordsee vereinzelt Böen bis 110 Kilometer in der Stunde. Das entspricht Windstärke 11 aus westlicher Richtung. Erst im späteren Tagesverlauf abflauend. Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Heute werden das Nachmittaghochwasser bzw. das Abendhochwasser an der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet 1,5 Meter höher. An der nordfriesischen Küste und im Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Das waren die Nachrichten.